Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Itipiso bhagava arahaṃ samma sambuddho vinja charana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sandhitiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattang vedita viñuhiti supatipanno bhagavato savakasango ujupatipanno bhagavato savakasango ñāyapatipanno bhagavato savakasango sāmīcipatipanno bhagavato savakasango yadidaṃ cattāri purisa yugāni aṭṭha purisa puṅgalā ese bhagavato savakasango āhuneyo pāhuneyo dakkhineyo Anjalikaraniyo anuttara punyakhetang lokasa ti evang buddhang sarantanang dhammang sangang cha bhikkhavo bhayam va chambitattam va lomahamso nahe satiyati. So, gestern haben wir gesprochen über die 15 Charana Dhammas. Jetzt gerade haben wir rezitiert die 11 Eigenschaften von Buddha. Ein von den Eigenschaften ist Vijja Charana Sampanno. Buddha ist der eine, der besitzt diese Charanas, Charanadhammas, diese Praktiken, diese richtige Praktiken von richtigen Verhalten und der Besitz Vijja, Wissen. Der Besitz Vijja, indem er seine Vijja ist groß, unermesslich, indem er die Praktiken, die zu Vijja, zu Wissen führen, vollkommen durchgeführt hat, vollkommen. Wie? Na prima. Das hat er gemacht. Deswegen ist er Buddha. Wir haben viel zu lernen. Und wie lernen wir? Indem wir die Paramis üben. Wenn jemand sich nach Erlösung sehnt, er muss diese Charanas haben. Er sollte diese Charanas üben. Er soll diese Praktiken üben, weil sie zu Wissen führen. Und Wissen ist das Einzige, das Unwissen beseitigen kann. Aber Wissen kann nicht existieren ohne diese Praktiken. Alle diese Praktiken, auch einschließlich Paramis, alle heilsame Praktiken, führen zu Wissen. Alle unheilsame Praktiken führen zu Unwissen. Und die heilsame Praktiken, indem sie irgendwie alle zusammen verbunden sind, deswegen gibt es ein bisschen Verwirrung, weil sie haben alle miteinander Beziehung. Wie erklärt in den Schriften, zum Beispiel Patisambhidamagga, alle unheilsame Praktiken, alle unheilsame Faktoren des Bewusstseins, die diese Praktiken verursachen, sind miteinander verbunden. Wieder alle heilsame Praktiken sind miteinander verbunden, indem die heilsame Faktoren des Bewusstseins sind miteinander verbunden. Und Bewusstsein eben existiert nicht ohne diesen heilsamen oder unheilsamen Faktoren. Und die Natur von unserer Erfahrung, Natur von was wir erfahren in der Welt, ist durch diese Faktoren bestimmt. Wenn wir durch heilsame Faktoren erfahren, werden wir mehr und mehr Seligkeit und Glück erleben können. Wenn wir durch unheilsamen, werden wir mehr Leiden erfahren werden, egal ob es schnell geschieht oder später geschieht. Aber das, was unheilsam ist, wenn es Pacha, wenn es zu Frucht bringt, unheilsam kann nur Frucht von Leiden bringen und heilsam Frucht von Sukha. Jetzt, wenn man Heilsame übt, wird man dann mehr und mehr Sukha erfahren können. Wenn man Unheilsame übt, wird man mehr und mehr Dukkha erfahren. Das ist eben Samsara. Die Heilsame muss man üben, damit man, ohne Heilsame zu üben, kommt man nicht zur Erlösung. Die Voraussetzung dafür, dass man zur Erlösung kommt, ist eben, dass man sich bemüht, das Heilsame zu üben. Das ist wichtig zu verstehen. Jetzt, die Erlösung ist summum bonum, ist das Ganze, ist alles, was es an Heilsamen gibt, kann man so definieren. Und wir haben schon erklärt, dass in Buddhismus es gibt drei Sorten von Erlösung, die alle führen zu richtigen Wandel und zu Wissen. Ohne richtigem Wandel und Wissen oder richtigen Praktiken und Wissen gibt es keine Erlösung. Das ist wichtig zu verstehen. Die richtigen Praktiken und Wissen sind die Voraussetzungen von Erlösung. Wenn wir Samen von diesen in unsere Kontinuität des Geistes haben, dann sind wir geöffnet, zu der erlösenden Wahrheit. Wenn wir nicht eben diese Samen von richtigem Wandel und Wissen im Geiste haben, dann werden wir uns schwer zu der erlösenden Weisheit öffnen können. So ist die Sache. Alle die Erlösung sich zur Erlösung geöffnet haben, haben diese Praktiken und Wissen geübt. Ohne das kann man nicht zur Erlösung kommen. Auch Arahat, auch Pacheka Buddha, auch der Sama Sambuddha, sie haben diese Praktiken, heilsame Praktiken, und die haben Wissen, die dann Wurzel von Leiden, samsarischen Leiden, Unwissen dann beseitigen kann. Es ist möglich, wie Charya Pitaka, Hauptquelle von unserem Wissen in Theravada über den Bodhisattva-Weg, ist, wie was ich meistens benutze, ist Charya Pitaka mit Kommentar von Dhammapala, das am wichtigsten, am detailliertesten über die Praxis von Bodhisattvas spricht. Nach diesem Kommentar dann sind diese, also es wird nicht genauso erklärt, ich setze das zusammen so, wird ein bisschen anderes erklärt, aber ich erkläre das durch meine Intelligenz, versuche ich. Diese Praktiken, damit sie zu diese Praktiken, die zu Erlösung führen, die haben vier Grundlagen. Auf diese vier Grundlagen basiert diese Praktiken dann führen zu Erlösung. Man wird ein Heiliger. Entweder als Sotapanna bis Arahat oder als Pacheka Buddha oder als Bodhisattva, der sich nach dem Höchsten sehnt und der versucht, die Paramis, jetzt wir haben am Anfang die verschiedenen Bedeutungen von Paramis erklärt, die muss man immer im Geiste behalten, damit man versteht, worüber es sich handelt. Wir haben erklärt, dass die Paramis sind die Praktiken auf einer Seite, die zu dem anderen Ufer hinaus aus dem Leiden von Samsara führen. Auf andere Seite sind das die Praktiken, die zu dem Höchsten führen, die das Höchste sind, wenn sie erfolgreich geübt werden. Das Höchste, Paramis werden das Höchste, wenn sie in Zustand von Buddha führen. Und wie ich schon gesagt habe, das Höchste braucht den Weg. Den Weg zu dem Höchsten sind eben diese Paramis. Und jeder, indem die Tugenden, Parami sind auch Tugenden, werden auch Tugenden oder Vollkommenheiten übersetzt, indem das Höchste kann nur erreicht werden, wenn man umfangreiche Tugenden übt, wenn man übt auch Tugenden, die zu einem Zustand von gutem Mensch führen, der übt auch Tugenden, die zum Zustand von einem Gott führen, der übt auch Tugenden, die zu dem Zustand von Erlösung führen. Alle diese Tugenden sind sozusagen auch in den Paramis eingeschlossen. Deswegen nicht nur die Heiligen, die, damit man zur Heiligkeit kommt, muss man diese Charanas und Vija reifen. Aber damit man besseres Leben führt, alle kennen Paramis eben. Die Paramis immer führen zu besserem Leben, indem man weltliche Paramis übt, mit weltlichen mit weltlicher Aspiration, wird man auch weltliche Aspiration erreichen können, indem man reich sein möchte, wenn man Freigebigkeit übt, wird man allmählich auch frei, wird man frei von Begierde, von Geiz, indem man geizig wird und nur an sich denkt, wird man allmählich arm. So ist es. Wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten Leben. Weil so ist das Gesetz von Karma. Wenn man die wenn man Dana übt, wird man reich. Jetzt, wenn man Dana übt, mit dem Ziel von Bodhisattva, mit dem Ziel, dass man das macht, nicht für sich selbst, sondern für anderen, dass man das macht, dass man sich opfert für die anderen, dann wird man das höchste Ziel erreichen können. Wenn man das macht für Ziel von Nibbana, wird es Nibbana erleichtern, weil den Weg zu Nibbana erleichtern, weil ohne dass man Geiz verlassen hat, wird man nie Nibbana erreichen können. Also die, egal, ob man ein Laie ist oder ob man nach dem Zustand von erlösenden Schüler sich sehnt oder ob man nach dem Zustand von dem erleuchteten Bodhisattva und im letzten Ende von Buddha sich sehnt, jeder, je nach seiner Fähigkeit, kann dann die Paramis üben. Dann die Paramis sind sozusagen Zusammenfassung von allen guten Eigenschaften, die auch die Laien, auch die Mönche, alle Wesen, die nicht nur zwischen uns Menschen existieren, auch existieren in allen Zuständen des, das ist dann die Lehre von Jatakas, in allen Zuständen von Wesen existieren diese positive Qualitäten, die zu besserem Sein, Dasein führen. Nicht nur wir Menschen im menschlichen Zustand erleben ein besseres Dasein, indem wir diese Qualitäten haben, auch die Tiere, auch die alle anderen Wesen, je mehr sie von diesen Qualitäten haben, desto bessere Qualität von Leben sie werden erfahren können. Deswegen diese Parami sozusagen bringen die ganze Menschheit und ganze Wesen und alle Welten zusammen. Ich habe schon gesagt am Anfang, dass was der Bodhisattva macht und einer, der sich nach Weisheit übt, macht, nicht egal, ob er es Bodhisattva nennt oder nicht so nennt, wenn er man ehrlich nach Weisheit sich sehnt, wird er Paramis üben müssen. Und indem er Paramis übt, sein Horizont wird erweitert. Wir haben darüber schon gesprochen. Jemand, der Paramis mit dem Ziel, mit den Geliebten von Bodhisattva übt, er erweitert sein, indem er diese fünf unendliche, an diese fünf unendliche Horizonten, diese fünf unendliche Horizonten sind auch in seinen Geliebten als Bodhisattva, indem er alle Wesen, indem er sich daran sehnt, obwohl natürlich niemand kann alle Wesen retten, indem man sich mit dieser Perspektive gerettet hat, mit dieser Perspektive von Nicht-Dualität und von endlichen Horizonten, dann rettet man alle anderen. Das ist dann diese unendliche Horizonte, in denen alle Welten, alle Wesen sind enthalten. Alle Welten, alle in allen Wesen, wo es Wesen gibt, und Wesen ist, wie wir gesagt haben, gibt Sinn zu der Welt. Ohne Welt, die Welt hat, ohne Wesen, die Welt hat keinen Sinn. Das ist klar für jeden, der eine religiöse Denken oder der religiöse Überzeugung hat, dass der Geist oder Spiritum oder wie immer man das heißt, ist der Vorgänger, ist der Vorgänger von allem. Die Welt oder die unendliche Welt, die haben für einen religiösen Mensch, die haben Wurzel im Geist, sonst machen sie keinen Sinn. Dann indem man die Paramis übt mit der Perspektive von dieser Bodhisattva, von den Geliebten von Bodhisattva und sich anpasst an diese Geliebten, gibt dann Chittupada, wie auch in Theravada, in Charyapitaka erklärt ist, was diese Sehnen nach dem Zustand von Buddha, Zustand von Erlösung zusammen mit allen Wesen, sich sehnt, dann erweitert diese Horizonten. Und dann alle Wesen sind eingeschlossen in die Praxis von Paramis. Das ist auch sehr wichtige Bedeutung von Paramis. In diesem Sinne, meine Praxis und die Praxis von den anderen lässt sich nicht trennen. Und damit meine Praxis erfolgreich ist, ich muss mich an die Praktiken von den anderen anpassen. Dann kann ich ihn helfen. Der Buddha, eben wird Buddha, indem er vollkommen versteht die Praktiken von anderen, die guten, auch die schlechten, und kann sie dann durch unermessliche Heil, Upaya Kosala, Heilmitteln, Heilmitteln mit Karuna, mit Mitgefühl, dann zu besserem Zustand von Leben führen. Egal, aber die, wer es ist, aber die das Talent von Buddha ist eben, oder die Größe von Buddha, dass er immer in praktisch in jedem Wesen, er sieht Samen von guten Möglichkeit, die Paramis zu entwickeln. Sogar, wie wir gesagt haben, viele, viele Jatakas sind mit der vergangenen Treffen in vergangenen Leben von Bodhisattva, das Buddha in früheren Leben ist, und von seinem Hauptfeind Devadatta, in dem der Devadatta hat mehrmals, auch in den Jatakas wird man lesen, den Bodhisattva getötet, hat er ihm immer Schaden gemacht, aber der Bodhisattva immer sucht das Gute in Devadatta, obwohl er ihm tätet. Er sucht nach Guten. Und im letzten Ende, so wird gelehrt, dann er, obwohl er in die tiefste Hölle geht, er bekehrt sich zu Gute, weil er hat auch diese gute Praktiken geübt, und er hat Samen von guten Praktiken in sich. Das der Bodhisattva sieht klar. Und er kann es entdecken praktisch in allen, indem er in immer die Heilmittel sieht. Jetzt die Paramis muss man in dieser Perspektive auch verstehen, dass jeder Wesen in allen Sphären von Welt und alle Sphären von Dasein kann die Paramis üben. Die Charanadamas und Vija, das zur Erlösung führt, ist nicht leicht, Erlösung ist nicht leicht, aber man kann zur Erlösung kommen, nur indem man diese Qualitäten, gute Qualitäten entwickelt. Je mehr man die entwickelt, desto besseres Dasein wird man erfahren können. Und indem das Herz von einem Bodhisattva sich erweitert an alle Wesen, er sieht keinen Unterschied zwischen sich und allen Wesen, er immer betrachtet diese Kapazität oder Samen von guten Praktiken in allen Wesen. Deswegen kann er so vielen Wesen helfen. Indem er sich nie ärgert, auch an diejenigen, die ihn Schaden antun, zufügen, sondern nimmt das als ein Segen für weitere Entwicklung von Metta. Er dann überwindet alle Feinde. Das sind auch viele, viele Jataka-Geschichten darüber verbunden. Auch undenkbar starke Feinde ist der Buddha lernt durch seine Weisheit, durch Metta und Upekkha und Karuna. Und natürlich Mudita auch kommt dazu, zu überwinden. Wenn man dann die Paramis mit dieser Perspektive versteht, dann macht die Praxis von Paramis Sinn in dem Sinne, dass diese Paramis sind die Qualitäten, die zu allem, was gut ist, führen. Und wenn sie mit diesen Charanas und Vijja verbunden werden, dann führen sie zur Erlösung. Wenn sie vollkommen durchgeführt sind zur Vollkommenheit, dann führen sie eben zu dem Zustand von Buddha. In Zustand von Arahat, dann sind sie noch nicht in Zustand von Vollkommenheit. Obwohl sie auch Vollkommenheiten sind, in dem Sinne, dass sie zu dem anderen Ufer weg von Leiden führen. Also, die Paramis kann jeder eben je nach seine Fakultäten, je nach seine Möglichkeiten, je nach seine frühere Praktiken und die sozusagen vereinigen alle Wesen. Indem alle Wesen ohne Ausnahme erfahren Sukha, indem sie Paramis üben, und erfahren Dukkha, indem sie das Gegenteil von Paramis üben. Die Paramis natürlich sind wie alle gute Eigenschaften basiert auf Wissen, auf Nichtbegierde und auf Adosa, auf Nichthass. Und alle Nicht-Tugenden sind dann basiert auf das Gegenteil. Jetzt wenn nach der Lehre von Charyapitaka die Paramis haben auch vier Grundlagen. Das ist erklärt in Einklang, in dem Theravada sich immer bezieht auf die Suttas, die sind Hauptquelle. Diese vier Grundlagen, Adhidhana, die Buddha erklärt dem Pakusati, dem großen König von Gandhara, dem Freund von Bimbisara, in Dhatu Vibhanga Sutta. Ich habe letztes Jahr darüber gesprochen, in Bezug zu den Elementen. Vorletztes Jahr. Charyapitaka erklärt die Paramis in Bezug zu diesen vier Grundlagen auch. Eigentlich in Vibhanga Sutta, der Pakusati, sehen sich einfach nach Erlösung, er ist ein Schüler und es wird nicht erwähnt, er natürlich ist besonders begabt. Aber die vier Grundlagen sind nicht da erklärt in Bezug zu Erlösung von Buddha, sondern sind erklärt in Erlösung im Allgemeinen. Also das heißt, jeder, der zur Heiligkeit kommen möchte, der muss seine Praktiken in diesen vier Grundlagen gründen. Die sind dann die Grundlagen auch, dass die Charanas und Vija zu Erfolg werden. Das heißt, was ist Erfolg? Erlösung. Und wie wir gesagt haben, im wahren Sinne, das Geschmack von der Lehre von Buddha ist nur ein Geschmack von Erlösung. Egal welche Praktiken man macht, es wird die wahre Lehre von Buddha, nur indem man sich nach Erlösung sehnt. Aber man sich nach Erlösung sehnt nur, wenn man gewisse Paramis hat. Dann werden auch die 15 Charanas, die wir erklärt haben, und das Wissen zur Erlösung führen können. Und jetzt erklären wir diese vier Grundlagen, die dann ausführlich in Charyapitaka mit zehn, also mit Paramis, diesmal mehr mit sechs Paramis, die zehn Paramis werden in sechs Paramis zusammengebracht. Wir werden darüber später sprechen können. Also, was sind die Grundlagen, die, wenn die diese Praktiken, die 15 Charanas und Wissen auf sie basiert sind, dann führen sie zur Erlösung. Erste ist die Grundlage, die Satcha Adhitana, die Grundlage oder Entschluss. Diejenigen, die Paramis kennen, wissen auch, dass Adhitana oder Entschluss ist ein von den 10 Paramis. Und jemand, der sich nach einer Erlösung sehnt, und auch jemand, der sich nach einem besseren Zustand von Leben, von Dasein sehnt, er muss seine Praktiken in Wahrheit gründen. Satcha. Das heißt, Satcha Anurakeya, wie erklärt in Dhatu Vibhanga, einer, der sich nach Heiligkeit sehnt, er muss alles, was er macht, in Wahrheit gründen. Nur dann wird er Stärke haben, damit er das Unheilsame in sich mindert und beseitigt und Wissen und gute Praktiken entwickelt. Also Satcha Anurakeya, jeder, der sich nach Erlösung und auch im Sinne von Paramis nach besserem Zustand von Dasein sehnt, er muss sich in Wahrheit gründen. Ohne in Wahrheit gegründet zu sein, wird man nie erfolgreich die Paramis eben kennen und die alle Vorteile von Paramis erreichen können. Nicht mal die Vorteile, die zu besserem Leben führen, indem auch in der Welt man muss im konventionellen Sinne sich nach Wahrheit richten. Und immer, es ist wichtig zu verstehen, die konventionelle Wahrheit ist die Grundlage für die höchste Wahrheit. Die konventionelle Wahrheit, die höchste Wahrheit und die konventionelle Wahrheit dürfen nicht im Konflikt sein. Das heißt, jemand, der sich nach Erlösung übt, was in der Welt das richtig angesehen wird, er soll sich daran richten. Er soll nicht damit Konflikt haben. Aber wichtig ist zu verstehen, in der Welt von Weisen, nicht in der Welt von Dummen. In der Welt von Weisen, in der Welt. Buddha hat sich in der weltlichen Weisheit unendliche Existenzen geübt. Also man soll Satya Anurakya, man soll die Wahrheit schützen. Auch im weltlichen Sinne die Wahrheit, die die Weisen in der Welt etabliert haben. Und dann im höchsten Sinne. Wenn man zur wahren Verwirklichung gekommen ist, dann die Wahrheit im konventionellen Sinne und die Wahrheit im höchsten Sinne, Verschmelzung in ein. Dann Satya Anurakya, wenn man sich nach Wahrheit orientiert und Wahrheit folgt und nie zulässt, dass das Falsche in ihm siegt, dass er sich selbst und die anderen anliegt, dann wird man imstande sein zu Chaga. Chaga, die Chaga, wie übersetzt man Chaga? Loslassen, kann man so sagen? Loslassen ist gut. Ist immer gut. Na prima. Dann übersetzen wir loslassen. Chaga. Upabruheya. Loslassen, indem man sich in Wahrheit etabliert hat, wird man das Loslassen in ihm wird wachsen. Warum? Wir können nicht loslassen, indem wir uns nicht in der Wahrheit fest etabliert haben. Jemand, der sich selbst anliegt und den anderen anliegt, er kann nicht loslassen. Deswegen, er kann nicht Paramis üben. Und er wird immer eher oder später zu Leiden kommen. Leiden kommt, ist immer mit Unwahrheit verbunden. Indem man falsch die Realität interpretiert, wird man immer mit Leiden konfrontiert. Ist das wahr? So ist es. Na prima. Also Wahrheit dann automatisch, wenn man sich in Wahrheit etabliert hat, wird man auch sich allmählich an Loslassen orientieren, weil sich in Wahrheit etablieren ist nicht möglich, wenn man loslässt. Besonders loslässt eigene Illusionen. Die Hauptquelle von unseren Leiden sind. Ist das wahr? Na prima. Ist das die zweite von den Grundlagen? Ja. Erste ist welche? Satya. Satya. Zweite? Chaga. Chaga. Prima. Und wenn man loslässt, wenn man loslässt, was kommt? Upasama. Was ist Upasama? Upasama ist auch Synonym von Nirvana. Das ist Ruhe. Kann man so übersetzen? Upasama. Frieden, okay. Einsein? Nein, das ist nicht. Einsein nicht. Upasama. Sama. Upasama. Stille. Tranquility, wie sagt man? Danke, Ruhe. Stille. Gestilltheit ist okay. Na prima. Gestilltheit. Die Beruhigung, kann man sagen? Beruhigung ist besser, ne? Appeasement. Upasama Sikheya sagt Dhatu Vibhanga Sutta. Diese Beruhigung soll man lernen. Wie wird man beruhigen? Was ist die Voraussetzung, dass man Beruhigung lernt? Nur indem man sich in Wahrheit etabliert hat und indem man wachst, das Loslassen in sich. Ist das wahr? Das sind aufgepasst. Also, die immer die... Ich habe Sorge um den Dings, dass der... runterfällt. Also, wenn Wahrheit und wenn... wenn Wahrheit und Loslassen unterfallen, was geschieht? Die Beruhigung unterfällt. Dann muss man immer heben. Ist das so? Ja, schon richtig. Das ist Upasama Sikheya. Man muss lernen, Upasama, wie der Buddha erklärt, dem guten Pakusati. Aber der ist sehr, sehr intelligent. Wenn er das hört, er wird gleich Anagami. Also er hebt ganz mächtig. Und wie hebt er ganz mächtig? Warum kann er so mächtig heben? Weil Panya, was soll man mit Weisheit tun? Nicht vernachlässigen. Panya na. Pamajaya, man soll nicht, warum kann man heben? Weil man die Weisheit nicht vernachlässigt hat. Indem wir Weisheit vernachlässigen, werden wir nie Liebe, unsere Geist werden nicht bereinigt, weil es ist eben die Weisheit, die den Geist reinigt. Dann wird man heben können, indem man beruhigt ist. Wenn man gut beruhigt ist, wird man loslassen können. Wenn man loslässt, nähert sich man immer, immer mehr zu der Wahrheit. Der Buddha, indem er alle Paramis zur Vollkommenheit gebracht hat, hat alles losgelassen. Deswegen ist der Buddha geworden. Was wir noch nicht losgelassen haben, das ist eben das, was uns von dem Zustand von Buddha trennt. Und der Buddha hat alles losgelassen für die anderen. Das ist dann die Bedeutung von den Paramis, nach denen sich der Bodhisattva sehnt. Und er etabliert sich in diesen vier Grundlagen, vier Zustand von Heiligkeit. Mit dieser Aspiration, dieser Abhinihara, dass er alles loslässt, für die anderen und sich für die anderen opfert. Hm? Ja? Schenkt. Schenkt. Hm? Na prima. Schenkt ist nicht schlecht. Verschenkt. Verschenkt. Hm? Verschenkt. Okay. Er verschenkt sich. Hm? Für die anderen, indem er kann vollkommen loslassen. Indem man sich nicht für die anderen vollkommen geschenkt hat, kann man nicht vollkommen loslassen. Das ist hier das Wesen von den Paramis. Und jeder kann loslassen, nach seinen Möglichkeiten, nach seinen Fakultäten, nach seinen früheren Praktiken. Hm? Man soll die Paramis in dieser Perspektive dann verstehen, dann wird es klar. Dann werden auch die alle Jataka-Geschichten, die früheren Leben von Buddha erklären, auch klar. Auch wenn er schlechten Taten tut, auch wenn er noch mit unreinen Geist arbeitet, er richtet sich immer nach Wahrheit, er lässt sein Loslassen wachsen, er lernt, wie er die anderen und sich selbst beruhigt. Und er lernt die Weisheit dazu. Die Weisheit ist, dass er immer die Grundlage lernt, damit die Grundlage von seinem Verhalten wird Mitleid und Heilmittel. Mitleid und Heilmittel. Sammeln von Heilmitteln. Deswegen, wir haben erklärt schon am Anfang, dass die, damit man in den Paramis Fuß fasst, wie Charyapitaka erklärt. Man, nachdem man sich diese Abhinihara-Entschluss in sich entwickelt hat, dass man möchte das Höchste erreichen, man gibt sich Mühe, ist bereit, sich große Mühe zu geben, ist bereit, alle diese heilenden Mittel zu lernen, ist bereit, auch wenn es große Schwierigkeiten gibt, immer bei seinen Geliebten zu bleiben und fest mit seinem Entschluss das Höchste zu erreichen, immer bleiben, was immer die Hindernisse und Gefähre sein mögen. Und dass er immer sucht nach dem, was dem anderen zu Vorteil ist und sich danach richtet. Dann fasst er Fuß in Praxis von den Paramis im Sinne, dass sie zu dem Höchsten, was es gibt, führen, zu dem Zustand von Buddha. Und jetzt kommen wir dann endlich zu den Paramis. Wie heißt denn auf Bali die vierte Grundlage? Hittacharya. Hitta heißt Vorteil, Charya heißt Verhalten. Zusammengesetzt, Verhalten zum Vorteil der anderen, sich selbst opfern, zum Vorteil der anderen, kann man so sagen? Da nach der Einführung von Jataka, wo auch die Praxis von Paramis etwas bisschen erklärt wird, wie der Buddha geübt hat in bevor er nachdem er den Dipankara getroffen hat, als der Buddha wie als Bodhisattva den Dipankara getroffen hat, er war schon kein ordentliche Wesen, die meisten, die sich für den Entschluss nehmen, dass sie Bodhisattva werden, sie sind keine, müssen brauchen nicht außerordentliche Wesen zu sein. Meisten sind nicht außerordentliche Wesen. Aber der wahre, man wird im wahren Sinne ein Bodhisattva, indem man einen Buddha trifft. Und der Buddha bestätigt dann, dass er auch in Zukunft, da der Buddha allumfassende Wissen hat, er kann Zukunft und Vergangenheit sehen, Dann er vorsagt, das heißt Vyakarana. Hm? Er vorsagt, dass vorhersagt, dass in Zukunft in Einführung zu Jatakas heißt nach vier Asamkhyaka unzähligen Kalpas und 100.000 Zyklen. Er wird als dieser Prinz Siddhartha, Gott mit Klarname Gautama, bei Königin Maya und dass er dann zu Erleuchtung kommt und werde zwei Hauptschüler haben und wird dann zu Wohle der Welt vollkommener Buddha und wird eine große Sammlung von Heiligen um sich haben. Das hat er dann in diesem Sinne nach der Einführung zu Jatakas wird man im wahren Sinne ein Bodhisattva, nur wenn man den großen Lehrer unmittelbar gesehen hat und denn seine Abhinihara, seine Entschluss bestätigt hast. Natürlich in Mahayana wird es wieder entwickelt, diese Sache, indem der Bodhisattva erweitert seine Welt, erweitert seine Horizonten. Er kann auch Buddhas in anderen Welten treffen. Kein Problem. Er hat seine Fähigkeiten sind unermessbar. Unermesslich. Er muss nicht unbedingt in dieser Welt den Buddha treffen. Auch in anderen Welten kann man Buddha treffen. Überall gibt es Buddhas. Das sieht man, wenn man diese fünf unermessliche Dimensionen, die ich erwähnt habe, kultiviert. Das gehört auch zur Praxis von Bodhisattva. Also der Sumedha, der Sumedha hat den Entschluss, Buddha zu werden, als er den Entschluss genommen hat. Er war schon sehr, sehr entwickelte Wesen. Er war kein ordentlicher Mann. Er hatte schon die übernatürliche Kräfte. Er konnte fliegen über heutzutage sind wir sehr, sehr beschränkt, indem diejenigen, die fliegen können, gibt es immer weniger, aber weniger und weniger, aber Flugzeuge. Wir haben Flugzeuge. Aber in Indien, es gibt noch ein paar Babas, jetzt sehr wenig, die das machen können. Jetzt fast. Ich nicht, aber mein Lehrer hat mir erzählt. Es gibt in Indien, es ist nicht unbedingt eine sehr heilsame Sache. Man kann das auch mit, wenn man Motivation nicht besonders gut ist, kann überweltliche Kräfte sogar mit gewissen unheilsame Karma verbunden werden. Wir kennen alle Devadatta. In Indien ist ein sehr berühmter Sadhu, Baba. Er hat einen auch ziemlich bekannten Schüler, einen Japaner, der ist auch sehr gut in diese. Er kann fliegen, aber er kann auch, er macht im Fernsehshow. Er lässt sich begraben in eine große Grube vor ungefähr 30 Jahren, 40 Jahren. Jetzt ist er schon sehr alt. Ließ er sich in Patna, in der Gandhi Maidan, in der Haupt. Jetzt spreche ich ein bisschen, weil ich so viele technische, buddhistische Worte benutze. Vielleicht sind sie müde. Ich erzähle ein paar gute Geschichten. Er heißt Pilot Baba. Warum heißt er Pilot Baba? Das ist auch eine Geschichte. Als er war Pilot in der indischen Armee in Kaschmir, in den 50er Jahren. Und als er mit seinem Flugzeug, seinem MiG, über die Himalayas fliegt, da sieht er einen Baba, der sich schwebt da auf den Bergen. Dann was macht der liebe Pilot Baba? Er fliegt zurück zu seiner Basis. Er sagt, Herr Kommandant, lassen Sie mich, ich suche nach dem Baba. Dann er wird nicht mehr Offizier. Dann er gibt alles und er sucht lange Jahre nach dem Baba. Er fragt in den Dörfern in der Nähe, wo er geflogen hat, ob sie jemanden so gesehen haben. Dann sie sagen ihm, ja, es gibt der alte Sadhu, der hat Haut so wie ein Elefant. Er ist so alt, dass sie ihn, die Großväter, unsere Großväter erinnern sich an ihn schon, an einen alten Mann. Der kommt ab und zu und der wird von den Dorfbewohnern dann bedient und so. Aber er kommt sehr selten, wir wissen nicht. Dann er immer sucht, bis er Spur findet und dann geht er zu ihm und dann bevor er zu ihm kommt, er schickt seinen Diener und sagt, dieser soll gleich weggehen, ich habe nicht mit ihm zu tun, er hat schmutzige Gedanken. Er ist sehr enttäuscht, sie fragt, wie er soll ihn bedienen. Und ich erinnere mich nicht an die Geschichte. Mein Lehrer hat mir vor 20 Jahren erzählt. Dann, was passiert? Dann, er versucht immer ihn irgendwie Gefallen zu tun. Irgendwie, wenn er verschwindet, irgendwie kommt er wieder nach gewisser Zeit zu ihm. Dann im letzten Ende, dann er lernt bei ihm. Und er lernt, wie man fliegt und wie man sich begraben lässt. Das ist sogenannte, diese Samadhi, wurde auch erwähnt in den buddhistischen Schriften. Man in vierte Jhana übt, dass man sich auf Körper und Geist entsetzt, dann wird man wie ein Stück Holz für eine gewisse Zeit. Das ist Asangya Samadhi. Der Heilige übt Nirodha Samapatti und der Nicht-Heilige, die Wahrheit noch nicht durchgeblickt hat, er kann auch den Zustand erreichen, dass sozusagen die Wahrnehmung und die Gefühle verschwinden. Aber es ist ohne Weisheit, es ist nur durch ein sich entsetzen, kann man sagen, entsetzen? Durch, dass man entsetzt wird von den allen Gefühlen und allen Wahrnehmungen, man ist so entsetzt, ernüchtert, aber ist positiv, ne? Das ist mehr im Sinne von entsetzt ist das Gleiche. Entsetzt. Er ist entsetzt von allen Gefühlen und allen Wahrnehmungen und die hören auf dann. Nicht durch Vipassana, indem er über Vergänglichkeit und über Dukkha und über Selbstlosigkeit meditiert, aber einfach entsetzt. Dann er bleibt ohne Wahrnehmung und ohne Gefühl und praktisch so wie tot. Dann, was hat der gute Pilot Baba gemacht? Er lässt sich eine Gruppe kommen, dann Grube kommen Fernsehleute, dann er geht in die Grube hinein, er geht in Samadhi, alles sieht man im Fernsehen, dann kommen Leute und dann die Polizei steht eine Woche Wache, dass er niemand ihn stört und so. Nach einer Woche dann wieder graben sie ihn, der gute Pilot Baba steht auf von seinem Samadhi, er macht auf Kamera, dann trinkt er ein Glas Milch und geht er weg. Dann, sie wollen mit ihm sprechen, dann gehen sie weg, ich will keine Kamera, keine Leute sehen und so. Der sehr berühmt, der kann auch etwas schweben und so, alle diese Sachen kann man. Aber dann ist nicht unbedingt heilsam. So hat der Devadatta hat auch so, so geübt. Ist nicht unbedingt heilsam. Wenn es mit Ego verbunden ist, kann es sogar sehr gefährlich sein. Aber dieser Mann ist nicht gefährlich, er ist ein Sadhu, aber er mag sich zeigen, manche Sadhu sind so, die schlafen an den Nadeln und stehen in unmögliche Positionen und so. Na gut, wir kommen wieder zurück nach schönen Geschichte. Zu unserem Stoff. Und wo sind wir jetzt? Wir haben die vier Grundlagen zu Ende. Vier Grundlagen haben wir erklärt. Die sind dann auch in der Charyapitaka mit Praxis von Paramis zusammengebunden. Zum Beispiel in dem man Satcha übt im Sinne von Dana. Man ist je nach seiner Geliebte, man lernt die Geliebte von Bodhisattva, vielleicht, die sind sehr bekannt, die werden nicht ausführlich erklärt in Charyapitaka oder in Theravada, sie sind dann natürlich im Mahayana sehr ausführlich erklärt und sehr, werden sehr populär, die jeder, auch Laien in den Mahayana-Ländern, die nehmen an sich diese Geliebte von Bodhisattvas und für gewisse Zeit dann versuchen auch zusammen zu üben und machen dann gemeinsame Aktionen, indem sie diese erklären, diese Geliebte. Und es gibt viele verschiedene Geliebte, auch sehr ausführliche, wie die Geliebte von Amitabha. Dann es gibt Geliebte von Samantabha, 10 Geliebte, alle in den Mahayana-Ländern kennen. Dann populärste und einfachste sind 4 Geliebte, die eigentlich alle anderen enthalten. Kennen Sie diese Geliebte? Ich gelobe, was ist besser? Ich gelobe, alle Wesen zu retten, alle Wesen zu wohl führen. Nicht nur mich selbst, sondern alle Wesen. So hat auch der Buddha geübt. Deswegen Horizonten, dann diese 5 endlose Horizonten sind dann Teil von Paramis. Alles, das sind, soll man verstehen, sind Heilmittel, damit man große Mitgefühl entwickelt. Ohne großen Mitgefühl, dann Qualität von Praxis wird anderes. Das ist alles. Die Praxis ist eigentlich dieselbe Praxis. Dann, ich gelobe nicht nur meine Unreinheiten des Geistes zu beseitigen, sondern alle Unreinheiten von allen Wesen, weil ich habe diese 5 unermessliche Horizonte, die entschließen alles. Ich übe mich daran und mein Gebiet ist da. So übt sich der Bodhisattva. Das natürlich. Jetzt, ich versuche immer bei Theravada-Erklärung zu bleiben, aber da zufüge ich gewisse Sachen, die kommen dann vor in Mahayana, die man findet nicht in Theravada. Aber die ergänzen dann das, worüber wir jetzt sprechen. Und ohne das wird das dann nicht so klar verständlich. Natürlich über die Praktiken von Buddha wird ausführlich, wenn man die lernen möchte, die werden ausführlich in Mahayana dann entwickelt und erklärt. Aber was sie sind, ist doch auch klar in Theravada erklärt, man wird gründlich tief Buddhismus verstehen können, nur wenn man auch sie versteht, weil Kenntnis von Buddhismus wird nicht komplett, wenn man auch nicht die Praktiken von Buddha kennt. Und die gehören auch zu Theravada. Das ist keine Sache von Mahayana. Dann, wir haben schon erklärt, dass wenn man sich nach dem Höchsten sehnt, man die Ursache von Paramis im Sinne von den Dhammas, die im Höchsten, wenn sie das Höchste erreichen, Buddha machen, ist, dass der Buddha die Paramis, die Ursache von Paramis ist Mitleid und Heilmittel. Ohne Mitleid und Sammeln von Heilmitteln, das durch Mitleid auch bedingt ist. Die Heilmittel führen zu Mitleid und Mitleid führt zu Heilmitteln. Die kommen zusammen. Und der Bodhisattva dann macht Geliebte. Dass er alle Praktiken, nicht nur die Praktiken, die zur Erlösung von Schülern führen, sondern alle Praktiken lernt, damit er alle Wesen helfen kann. Der Buddha hat Fähigkeit, sogar den Räubern zu helfen, indem er selbst Räuber war, mal. Und er kann sich daran sehr gut erinnern. Aber als er Räuber war, das haben wir auch in Europa, auch in China, er war Räuber, der sich auch um gut bemüht hat. Solche Räuber, Robin Hood in der Slowakei, Polen gibt es Janosik, sehr, sehr große Räuberheld, so Räuber Bodhisattva. Erkennen Sie Janosik? Sehr brave Knabe. Der war auch in Polen tätig, auch in Slowakei. Das ist Nationalheld von den Slowaken, Janosik. Er wurde hingerichtet, der Robin Hood auch. Robin Hood war hingerichtet. Ich glaube ja. Ja. Ne? Der Janosik. Janosik war hingerichtet von den Autoritäten. Aber war sehr beliebt von dem Volk, weil er von den Reichen genommen hat und den Armen gegeben hat. Ja. Das ist dann dritter Geliebte. Ich werde lernen alle Praktiken. Besonders die heilsamen Praktiken. Dann ich mache Geliebte, dass ich das Höchste erreiche, was es gibt. Ich lasse mich nie zufrieden. Ich lerne immer weiter, bis ich das Höchste erreicht habe. Nie werde ich zufrieden. Das ist diese Usaha, das wir erklärt haben. Und diese Avatana, das wir erklärt haben, diese unheimliche Energie und unheimliche Entschluss, das Höchste zu erreichen, was es immer kosten mag. Hm? Und erschütternd. Na prima. Und da haben wir diesen wichtigen Hintergrund zur Praxis von Paramis erklärt. Und morgen kommen wir dann zu den Paramis. Hm? Okay, und jetzt Pause. Hm?